Ich lernte dich gerade erst kennen und du magst mich doch schon sehr. Doch ich muss dir noch was sagen, ich bin nicht nur ein lieber Kerl. Ich muss dir jetzt mal gestehen, dass so wie mich die meisten sehen, das nicht die ganze Wahrheit ist. Heimlich bin ich Masochist, das ist echt kein Scherz. Es stimmt, ich steh auf Schmerz, Baby, ich liebe dich. Jetzt zieh die Peitsche für mich. Unter der dicken gelben Sonne geht's uns allen richtig gut. Unter der dicken gelben Sonne geht's uns allen richtig gut. Unter der dicken gelben Sonne geht's uns allen richtig gut. Unter der dicken gelben Sonne geht's uns allen richtig gut. Du sagst, du warst überrascht. Etwas irritiert mit einem Masochisten, warst du bisher niemals konfrontiert. Weiß nicht, was du tun musst, ich sag, für meinen Genuss musst du mit spitzen Schuhen mir mit Tritten wehtun. Dann die Haare reißen und dein Ohr abbeißen, leih mich an wie ein Hund und dann spuckst du mir in den Mund. Unter der inzwischen findest du es toll. Du peinigst mich jede Nacht und ich liebe dich so doll. Du hast mich brandgemarkt, mein Gesicht gehakt und dann sofort meine Zunge durchbohrt. Mir die Knie gebrochen, ich kam angekrochen und war dann richtig froh. Benutztest du mich dann als Klo? Unter der